Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Juckreiz, Ausschläge, Atemnot. Allergische Reaktionen können unangenehm sein, manchmal auch lebensgefährlich. Es ist gut, wenn jeder Allergiker deshalb weiß, welcher Stoff die Beschwerden auslöst. Aber Allergietests sind manchmal eine echte Detektivarbeit. In der Allergieambulanz der Universität München warten Dutzende Patienten. Vielen Menschen geht es richtig schlecht. Sie können vor Heuschnupfen oder Asthma kaum atmen. Andere sind hier, weil ihr Körper auf ein Medikament oder ein Lebensmittel heftig reagiert hat. Zum Beispiel mit Schwellungen oder Juckreiz. Wieder andere haben einen Hautausschlag, bei dem die Ursache nicht klar ist. Also hier wird jetzt der Goldstandard der Allergiediagnostik durchgeführt, der sogenannte Prick-Test. Es werden in einer Standardreihe die häufigsten Allergene, die in der Luft getragen werden, auf die Haut aufgetragen in einer Lösung. Das ist immer eine definierte Menge an Allergen und dann mit einer kleinen Lanzette in die oberste Hautschicht eingebracht. Dr. Eva Oppel leitet die Allergieambulanz. Gerade hat eine Assistenzärztin ein Tröpfchen Flüssigkeit auf den Unterarm des Patienten gegeben. Jetzt ritzt sie dort die Haut ein kleines bisschen ein. Ganz wenig, nur so, als würde man sich aus Versehen mit dem Fingernagel kratzen. Das macht sie rund 20 Mal mit verschiedenen Testlösungen. Die enthalten Extrakte von sogenannten Allergenen. Von Pollen, Hausstaub oder anderen Substanzen, die in der Luft herumschwirren. Manche Menschen reagieren allergisch darauf. Und zwar so rasch, dass sie nach ca. 20 Minuten den Test ablesen können. Im Falle einer positiven Reaktion sehen sie eine kleine Quaddel an der Stelle. Warum entsteht die Quaddel? Die entsteht, weil über Botenstoffe in der Haut, natürliche Botenstoffe wie das Histamin beispielsweise, dann solche klassischen Reaktionen an der Haut auftreten. Der Körper schüttet diese Botenstoffe aus, weil das Immunsystem Alarm schlägt. Eigentlich soll uns die Körperabwehr ja vor Krankheitserregern schützen. Sie registriert aber auch, wenn wir mit Stoffen aus der Umwelt in Kontakt kommen, etwa mit Staub oder Pollen. Bei einigen Menschen reagiert das Immunsystem dann besonders sensibel. Gegen die Umwelteinflüsse bildet es Abwehrmoleküle, die auch Antikörper heißen. Dafür sind bestimmte Gene verantwortlich und die hat nicht jeder. Die Quaddeln beim Hauttest zeigen an, dass der Organismus Antikörper gegen das Allergen produziert, also gegen den getesteten Stoff aus der Umwelt. Quaddeln zu haben bedeutet aber noch nicht, dass die Person gegen die Substanz wirklich allergisch ist. Wenn Sie da etwas finden, dann nennt sich das Sensibilisierung. Ja, Sie können zum Beispiel Antikörper auf die Katze haben, wenn der Patient aber sagt, ich habe meine Katze zu Hause und ich niese nicht, wenn ich sie in die Hand nehme und streichle und ich habe auch sonst keine Beschwerden, dann ist das eine stumme Sensibilisierung, die man dann aber nicht Allergie nennt. Denn bei der müssen neben den Quaddeln passende Symptome dazukommen. Deshalb halten Allergieexperten nichts davon, einfach so drauf loszutesten. Von Selbsttests, die man online bestellen kann, raten sie dringend ab, auch wenn man auf einen Termin bei einem Spezialisten oft lange warten muss. Doch der kann auch einen anderen Typ von Allergie erkennen. Dabei treten die Beschwerden erst nach einigen Tagen auf, als Hautausschlag, der bei den Fachleuten Kontaktekzem heißt. Metalle, Latex oder Chemikalien sind typische Auslöser. Dafür gibt es einen anderen Hauttest, bei dem Allergene als Salbenzubereitungen auf den Rücken aufgetragen werden. Dort werden sie mit einem Pflaster fixiert und bleiben mehrere Tage auf der Haut. Das war auch bei einer Patientin so, die Eva Oppel jetzt untersucht. Was man bei der Dame jetzt auch sieht hier, ist die Tätowierung. Wir haben also auch immer mehr Patienten, die tätowiert sind, weil das natürlich heute auch sehr, sehr gewünscht ist und gemacht wird. Und auch da ist es tatsächlich so, dass man gerade auf die schwarze Tätowierungsfarbe ganz starke Kontaktallergien entwickeln kann. Und eigentlich auch da jeder Patient, bevor er eine Tätowierung durchführen lässt, aufgeklärt werden müsste. Doch bei der Patientin stellt sich etwas ganz anderes heraus. Tatsächlich ist die Haut in einem der Testfelder deutlich gerötet. Auch kleine Bläschen sind zu sehen. Und zwar dort, wo Eva Oppel zwei Tage zuvor ein häufig verwendetes Desinfektionsmittel aufgetragen hatte. Und die Dame bekommt dann einen Ausweis und sollte dann eben nachschauen in jedem Waschmittel, in jeder Körperlotion, ob der Stoff enthalten ist und ihn dann auch meiden in Zukunft. In der Mitte wird der Stoff eingetragen mit seiner Bezeichnung auch, seiner Kennzeichnung. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann, steht dann hier, diese Stoffe sind beispielsweise enthalten in. Und dann kommt eine Auflistung, in welchen ganzen Materialien der Stoff vorkommen kann. Manchmal werden diese Ergebnisse im Labor überprüft, um ganz sicher zu gehen. Das ist nötig, wenn das Testresultat gravierende Folgen hat. Zum Beispiel, wenn jemand ein Zahnimplantat nicht verträgt oder das Metall in einem künstlichen Hüftgelenk. Solche Patienten müssen meist ein zweites Mal operiert werden und bekommen dann ein Implantat aus einem anderen Material. Zuvor muss aber ganz sicher feststehen, dass es sich um eine allergische Reaktion handelt. An der Allergieambulanz der Uni München testet Dr. Burkhard Summer direkt die Immunzellen von Patienten darauf hin, ob sie auf bestimmte Metalle reagieren. Aus dem Blut hat er die Zellen gewonnen und auf Testplatten verteilt. Die bewahrt er in einem Brutschrank bei 37 Grad Celsius auf. Das hier ist mal so ein Test. Man sieht unten kleine Punkt, die Zellen. Und hier sind verschiedene Metalle. Man sieht hier Kobalt, Nickel und Chrom in verschiedenen Konzentrationen mit den Zellen in Kontakt. Die sind als Lösungen zugegeben. 5 Tage lang wartet der Arzt, ob sich die Immunzellen vermehren. Das tun sie nur, wenn der Patient allergisch auf das Metall reagiert. Und das ist nicht selten, beobachtet Burkhard Summer. Nickel-Kontaktallergie in der Allgemeinbevölkerung ist bei 15% ungefähr. Kobalt und Chrom eher bei 2-3%. Wir sehen aber bei den Patienten, die zu uns kommen, mit einem Verdacht auf so eine Metallallergie in Bezug auf ein Implantat, haben wir also Nickelallergiker von ungefähr 20% und deutlich mehr Kobalt- und Chromallergiker. Trotzdem werden Patienten nicht routinemäßig vor einer Operation getestet, ob sie die Metalle vertragen oder nicht. Klingt erstaunlich, hat aber einen einfachen Grund. Eine Kontaktallergie kann erst dann entstehen, wenn der Körper in Berührung mit dem Fremdstoff kommt. Vorher hätte der Zelltest im Labor ein negatives Ergebnis. Also wir testen die Metalle vor, wenn ein Patient schon mal den Verdacht hat. Also wenn ein Patient auf Modeschmuck reagiert und er weiß, er hat Probleme mit Metallen, dann werden die Metalle vorher getestet. Aber im Normalfall, wenn kein Verdacht besteht, wird vorher nicht getestet. Auch auf einen Hauttest verzichten die Ärzte, bevor jemand ein Implantat bekommt. Denn er kann im Extremfall sogar eine Allergie auslösen. Auch deshalb raten Experten von Selbsttests ab. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt zum Beispiel davor, Haarfarben mit dem Inhaltsstoff PPD probeweise auf die Haut aufzutragen, so wie es ein Hersteller empfiehlt. Am besten ist es ohnehin, bekannten Kontaktallergenen ganz aus dem Weg zu gehen. Also auf Modeschmuck aus Nickel zu verzichten, auf schwarze Tätowierfarbe und auf Haarfärbemittel mit Allergiepotenzial. Nicht für jedes Allergen steht eine Testlösung zur Verfügung, die Ärzte auf die Haut auftragen könnten. Die sind zwar für Birken- und Gräserpollen verfügbar, für Milben oder gängige Haushaltschemikalien, nicht aber für die meisten Medikamente, obwohl Allergien dagegen häufig sind. Einige 1000 Menschen pro Jahr suchen deswegen die Allergieambulanz am Klinikum rechts der Isar der TU München auf. Das ist die 2. große Münchner Universität. Weil es Testlösungen für Medikamente nicht von der Stange zu kaufen gibt, hat der Pfleger Nico Merissas dort die Aufgabe, sie täglich frisch herzurichten. Die müssen wir selber manuell herstellen, angepasst an das, was der Patient eben braucht. Das sind meistens so Standard-Allergenblöcke, wo dann in einem 20er-Pack zum Beispiel 20 verschiedene Dentalmetalle, die immer in der Zahnmedizin gebraucht werden, aufgetragen werden. Das sind so die häufigsten Allergene, auf die man so als autonomal deutscher Bundesbürger gerne mal eine Allergie drauf hat. Die Vorbereitungszeit ist immer in der Regel so eine gute Stunde in der Früh, wo wir erstmal nichts anderes machen, als diese Plättchen vorlegen und dann eben bestücken mit den verschiedenen Substanzen. Diese Plättchen sind kleine Aluminiumtiegel. Sie werden mit einer Salbe gefüllt, die einen Arzneiinhaltsstoff enthält. Hunderte davon lagern in Kühlschränken des Klinikums. Denn es gibt nichts, wogegen Menschen nicht allergisch sind. Antibiotika, Schmerz- und Beruhigungsmittel, Narkosepräparate, Psychopharmaka, Röntgenkontrastmittel. Dazu kommt, dass eine Arznei mehr enthält als die eigentliche Wirksubstanz. Zum Beispiel Konservierungs- und Geschmacksstoffe, Geliermittel, Farbstoffe und vieles mehr, erklärt der Leiter der Ambulanz, Professor Ulf Darso. Das ist manchmal regelrechte Detektivarbeit. Wir müssen ganz genau wissen, welches Produkt hat der Patient vor der Unverträglichkeitsreaktion eingenommen. Wir haben deshalb auch die Medikamentenzusammensetzungslisten der vergangenen Jahrzehnte alle aufgehoben, also die sogenannten roten Listen, um darin nachzuschauen, welche Zusammensetzung hatte ein bestimmtes Schmerzmittel in einem bestimmten Jahr. Und mit diesen Zusammensetzungen müssen wir dann arbeiten. Wir haben dafür auch Medikamentenzusatzstoffe hier, zum Beispiel den Zusatzstoff Macrogol, der die Tablette zusammenhält. Dagegen gibt es auch Allergien und die müssen wir dann auch finden. Bei Medikamenten liefert ein Hauttest oft kein Ergebnis. Denn es gibt so viele Arzneimittel, dass nicht von jedem Einzelnen bekannt ist, welche Menge für so einen Test sinnvoll ist. Verwenden die Ärzte zu wenig Substanz, bleibt die Hautreaktion aus. Und wenn sie zu viel auftragen, reagiert die Haut auch ohne Allergie. Dann ist der Hauttest ebenso wenig aussagekräftig. In diesen Fällen haben die Fachleute nur eine Option, bei der besondere Vorsicht geboten ist. Sie verabreichen dem Patienten probeweise das Medikament, das als Allergieauslöser in Frage kommt. Entweder als Tablette oder direkt ins Blut. Die Medikamente werden dann in sehr geringen Mengen in aufsteigender Dosierung appliziert, zum Beispiel eine Zehntel, gefolgt von einer halben, gefolgt von einer ganzen Einzeldosis über den Tag verteilt. Das nehmen unsere Patienten dann unter verblindeten Bedingungen ein. Und dann werden die Symptome sehr genau angeschaut. Wir kontrollieren unsere Patienten stationär in dieser Zeit aus Sicherheitsgründen und auch um genau die Bedingungen kontrollieren zu können. Verblindet bedeutet, der Patient weiß nicht, ob er das Medikament bekommt oder ein wirkungsloses Placebo. Und auch dem Arzt auf der Station ist das nicht bekannt. Das soll einen möglichst objektiven Test gewährleisten. Das ist wichtig, denn es kann lebensrettend sein zu wissen, ob und wogegen man wirklich allergisch ist. Zum Beispiel, wenn im Notfall schnell ein Schmerz- oder Narkosemittel gegeben werden muss. Darum lässt heute der Patient Olaf Witzmann diesen sogenannten Provokationstest über sich ergehen. Es geht vor allem um Schmerzmittel. Wenn ich die nehme, wie zum Beispiel Aspirin, fühle ich dann ein Engegefühl, steigt bis nach oben in den Hals. Dann fängt mein Hals an zuzuschwellen, genauso die Zunge, und ich bekomme Atemnot. Ob das Verbindung mit anderen Mitteln vielleicht zusammen diese Tabletten wirken, das versuchen wir jetzt hier herauszufinden. Mehr als 90% der Arzneimittelallergien können Ulf Darso und seine Kollegen letztlich aufklären und damit den Patienten helfen. Auch sie bekommen einen Allergiepass und sollten dieses Dokument immer dabei haben. Denn Sanitäter und Notärzte suchen bei einem Einsatz gezielt danach, bevor sie ein Medikament geben. Für andere Patienten kann es ebenso entscheidend sein, ihre Allergie genau zu kennen. Zum Beispiel, wenn man hochallergisch auf Insektengift oder Nüsse reagiert. Hier kann ein Notfallset, das man immer bei sich trägt, lebensrettend sein. Detektivarbeit ist oft auch bei anderen Allergiepatienten nötig. Denn die Hauttests können manchmal nur eine grobe Orientierung geben. Die entsprechenden Testlösungen werden ja zum Beispiel aus Pollenextrakten hergestellt. Und in denen steckt eine bunte Mischung aus ganz verschiedenen pflanzlichen Eiweißstoffen. Es gibt manche, die kommen in sämtlichen Pollen vor. Die machen uns so ein bisschen das Leben schwer, weil wenn jemand darauf reagiert, dann sind die Hauttests oder Allergietests mit sogenannten Pollenextrakten nicht mehr hilfreich. Weil sie können dann nicht mehr unterscheiden, ob jemand wirklich auf Baum oder Gräser oder Kräuterpollen eine Allergiebereitschaft hat. Professor Jörg Kleine-Teppe hat sich in Berlin auf die sogenannte molekulare Allergiediagnostik spezialisiert. Das heißt, er will nicht einfach pauschal herausfinden, ob ein Patient beispielsweise gegen Gräser allergisch reagiert, sondern Welcher Inhaltsstoff aus welcher Gräserart ist es genau, der die Immunreaktion auslöst? Wenn jemand wirklich auf sämtliche Pollen reagieren sollte im Test, dann würden wir eben sogenannte Markerallergene nehmen, die zum Beispiel nur in den Baumpollen oder nur in den Gräserpollen oder nur in den Kräuterpollen vertreten sind. Und die erlauben uns dann eine ganz exakte Unterscheidung und damit sind wir dann wirklich am Ziel. Das kann den Betroffenen helfen, weil jede Pflanzenart nur zu einer ganz bestimmten kurzen Zeit blüht. Nur dann müssen die Allergiker aufpassen und sollten möglichst wenig aus dem Haus gehen. Wichtig ist ein ganz genaues Testergebnis auch, wenn die Beschwerden durch eine sogenannte Hyposensibilisierung behandelt werden sollen. Die Erfolgsaussichten sind dabei umso besser, je genauer das Allergen bekannt ist. Und weil eine Hautreaktion nicht bei allen Menschen gleich stark ausfällt, nutzen die Ärzte für die molekulare Diagnostik das Blutserum des Patienten. Es enthält die sogenannten IgE-Antikörper des Immunsystems. Das sind diejenigen, die Allergiesymptome auslösen können. Ist einer dieser Antikörper in großer Menge im Blut vorhanden, zeigt das den Experten an, gegen welches Eiweißmolekül die Körperabwehr Sturm läuft. Das ist aber nicht ganz einfach, sagt Jörg Kleine-Tebbe. Es ist so, dass diese Kenntnisse zu dieser molekularen Allergiediagnostik vielleicht noch nicht so weit verbreitet sind. Insofern ist es sinnvoll, wenn man dort Interesse hat, dass man vielleicht auch den Arzt vielleicht zuvor fragt, ob er sich damit auskennt und ob er auch diese Dinge sozusagen mit bei der Diagnostik berücksichtigen kann. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen auch bei diesen aufwendigeren Tests die Kosten für die Diagnose. Auch wenn ein Patient auf Nahrungsmittel allergisch reagiert, kann die molekulare Diagnostik weiterhelfen. Oft reagiert der Körper nämlich deshalb auf einen Inhaltsstoff, weil der in ganz ähnlicher Form auch in Pollen vorkommt. Fachleute sprechen von einer Kreuzreaktion, zum Beispiel vom Birke-Nüsse-Obst-Syndrom. Das heißt, jemand ist gegen Birkenpollen allergisch und reagiert zum Beispiel mit Heuschnupfen darauf. Aber in bestimmten Nüssen und Obstsorten ist ein ganz ähnliches Allergen enthalten. Und wenn die Birkenpollenallergiker diese Lebensmittel essen, treten ebenfalls allergische Beschwerden auf. Deshalb ist die genaue Diagnose von Lebensmittelallergien kompliziert. Aber sie ist nicht immer nötig, wenn jemand Probleme mit dem Essen hat, sagt Jörg Kleine-Tebbe. Viele Menschen mit Verdauungsbeschwerden vermuten Allergien, die in den meisten Fällen gar nicht dahinter stecken, sondern es handelt sich dann um andere Formen von zum Beispiel Reizdarm- oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Diese Allergiediagnostik, von der wir sprechen, die macht aber nur dann Sinn, wenn wirklich relativ rasch nach Allergenkontakt bereits nach 15 bis 30 Minuten die Symptome auftreten. Häufig Symptome wie Juckreiz in der Mundhöhle oder solche Dinge, die wirklich typisch sind für Allergie. Wenn nach dem Essen aber der Bauch krummelt, Blähungen auftreten oder ein Völlegefühl, hat das nichts mit einer Allergie zu tun. Die Ursache liegt ganz woanders. Zum Beispiel können manche Menschen nicht genug von einem Enzym bilden, das Milcheiweiß verdaut. Das lässt sich recht einfach feststellen, genau wie viele andere Arten von Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wer davon betroffen ist, verträgt bestimmte Nahrungsmittel nicht und sollte sie meiden. Bei einem Allergiespezialisten sind solche Patienten eigentlich fehl am Platz. Aber sie bekommen eben nicht immer die Hilfe, die sie bräuchten, beobachtet Eva Oppel von der Universität München. Der Punkt ist eben, dass sie häufig auch Patienten haben, die sehr verzweifelt sind und alles annehmen, was auch nur irgendwie möglich ist zur Diagnostik. Und da natürlich oftmals Testverfahren angeboten werden, die sehr teuer sind und die eigentlich nicht zielführend sind. Zu diesen Tests zählt aus Sicht der Allergiespezialisten beispielsweise der sogenannte IgG-Test, den manche Ärzte und Heilpraktiker anbieten. Dabei werden sogenannte IgG-Antikörper bestimmt, die ebenfalls das Immunsystem produziert. Das tut es immer, wenn wir mit einem Fremdstoff in Kontakt kommen, der im Essen steckt. IgG hat also nichts mit einer Allergie zu tun, denn bei der bildet die Körperabwehr die verwandten IgE-Moleküle. Aber bei einer Unverträglichkeit könne das IgG-Muster eben doch anzeigen, welche Lebensmittel der Patient meiden sollte, behaupten die Verfechter. Zum Beispiel Dr. Josef Kornwachs aus München. Im Interview legt der Arzt für physikalische und rehabilitative Medizin Wert darauf, dass er damit keinen Allergietest anbietet. Anders als einige seiner Kollegen, die nicht so trennscharf unterscheiden. Deswegen bezeichne ich es als Unverträglichkeitsreaktion. Wenn du das als Allergie bezeichnest, dann vergleichst du Äpfel mit Birnen. Das sind zwei Paar Stiefel. Und deswegen ist auch die Verteufelung in dem Sinn so, aus meiner Sicht, nicht ganz zulässig. Immerhin ist es auch im englischsprachigen Raum so, dass diese Screening-Teste auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten mittlerweile Standard sind. Nur hier im deutschsprachigen Raum ist es eben nicht so. Das liege eben daran, dass in Deutschland wichtige Interessengruppen diesen Test verteufelten, so Josef Kornwachs. Tatsächlich raten 5 große Allergiefachgesellschaften davon ebenso ab wie die gesetzlichen Krankenkassen. Diese übernehmen auch nicht die Kosten von rund 300 Euro. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, dass viele Patienten zu mir dann kommen und sagen, sie haben bei dem gesehen, das hat gut gewirkt und jetzt möchten sie den Test haben. Da brauche ich also gar keine Überzeugungsarbeit mehr leisten. Größere Studien zur Wirksamkeit des IgG-Tests auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten fehlen aber. Deshalb halten die meisten Fachleute ihn für überflüssig. Doch auch auf dem Markt der eigentlichen Allergiediagnostik ist nicht alles so gut geprüft, wie das wünschenswert wäre. Das gilt für Selbsttests, die jedermann online bestellen kann, genauso wie für neue Diagnoseverfahren, die Hersteller Ärzten anbieten. Diese Tests zählen zu den sogenannten Medizinprodukten, für die längst nicht so strenge Regeln gelten wie für Medikamente. Auch für Ärzte ist es da oft nicht leicht, die Spreu vom Weizen zu trennen, gibt Jörg Kleine Tebbe zu bedenken. Als Medizinprodukt ist es nicht notwendig, groß angelegte wissenschaftliche Untersuchungen vorzulegen, um zu zeigen, dass diese Methode wirklich das, was sie messen soll, auch kann und wohlgemerkt auch Vorteile bringt für die Betroffenen. Und insofern haben wir doch einen gewissen Wildwuchs, gerade hier in Deutschland und auch in Europa, weil es sehr viele konkurrierende Methoden gibt, die wir zum Teil auch gar nicht miteinander vergleichen können. Und wenn dann entsprechende Daten fehlen, dann ist es auch für den Arzt, der diese Methoden anfordert vom Labor, sehr schwierig zu beurteilen, was für eine Qualität der eigentlich anschließend erhält. Es gibt also noch einiges zu verbessern auf dem Feld der Allergiediagnostik. Nicht alle Tests halten, was die Anbieter versprechen. Und je ausgefeilter ein Verfahren ist, desto schwieriger wird es, die Ergebnisse zu interpretieren. Wer den Verdacht auf eine Allergie hat, sollte sich deshalb an einen Arzt wenden, der darauf spezialisiert ist. So kann am ehesten aufgeklärt werden, welchem Einfluss, welcher Substanz man als Allergiker aus dem Weg gehen sollte. Denn das ist der beste Weg, um die Beschwerden zu lindern. Und manchmal kann das sogar lebensrettend sein. Sie hörten Allergietests, warum das Immunsystem verrückt spielt, von Helmut Nordwig. Gesprochen hat Katja Amberger, Regie Frank Halbach, Technik Roland Böhm, Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.